Man sei noch ganz am Anfang der Untersuchungen und habe noch nicht alle Fakten, heißt es von Facebook. Allerdings gäbe es Hinweise, dass die gefundenen Seiten Verbindungen zu Konten der in Russland ansässigen Internet Research Agency gehabt hätten. Die Gruppe wird beschuldigt, während des Präsidentschaftswahlkampfes 2016 in großem Stil versucht zu haben, über gefälschte Facebook-Profile soziale Spannungen in den USA zu verschärfen. Im aktuellen Fall handelt es sich um 17 gefälschte Nutzerkonten, 8 Markenauftritten und 7 Konten der Foto-App Instagram, die zu Facebook gehört. So seien beispielsweise mehr als 290.000 Nutzer einer der gefälschten Seiten gefolgt. Die Seiten hätten knapp 150 Werbeanzeigen im Wert von umgerechnet 9.400 Euro geschaltet. Facebook steht unter massivem Druck, mehr gegen gezielte Desinformation auf seinen Plattformen zu tun. Bis Ende des Jahres soll das Team der Mitarbeiter, das Inhalte auf Facebook überprüft, auf 20.000 aufgestockt werden. Analysen nach der Präsidentschaftswahl 2016 hatten ergeben, dass russische Wahlpropaganda allein über Facebook und Instagram geschätzt 150 Millionen US-Bürger erreichte.